Das ewige schöne Leben. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Konnte mir das eben passieren. Ich wusste ja nicht zu sagen, wie alt mein Mann war, als er gestorben ist. Ich sollte Blätter auf ihr Grab haken. Oder ein paar Rillen in ihr so toll gehaktes Grab knallen. Ich habe eine Wut. Die Laubkiste ist bis oben hin voll, Rita. Ganz voll. Wenn auch jeder sein Grab um die gleiche Zeit sauber macht, ist das kein Wunder. Nanu, wo kommen diese Blätter her? Hast du etwa, Rita? Was soll ich haben? Na, diese Blätter vom Grab deines Mannes auf das Grab meines Mannes geharrt. So etwas fiel mir nicht im Traum ein. Und wo kommen dann die Blätter her? Du hast sie übersehen. Was regst du dich überhaupt über ein paar Blätter so auf, Eva? An der Kiste stand ein Mann. Na und? Es war der Pfarrer. Und weiter? Er war betrunken. Ich habe seine Fahne gerochen. Pfarrer sind auch manchmal betrunken. Sein Hemd guckte aus der Hose raus. So besoffen war er. Mumpitz. Gegen die Toten ist sowas Mumpitz. So, jetzt habe ich die Blätter wieder runtergeharrt. Und die kannst du ja mit deinem Häufchen in die Laubkiste bringen. Ich denke, die Kiste ist voll. Bestimmt geht noch was rein. Stampfe! Stampfe? Dann schütte ich das Laub lieber neben die Kiste. Was sagst du dazu, dass bald 2000 ist? Ich schlafe sowieso durch. Ab meinem 40. Lebensjahr habe ich keinen Jahreswechsel mehr gefeiert, weil es ist immer das Gleiche. Jahrtausend ist etwas ganz anderes, liebe Eva. Die Grundbedürfnisse ändern sich nie. Ich bring jetzt mal mein Laub weg. Ist gut. Da wird wieder einer beerdigt. Dabei ist den Trägern der Sarg aus den Händen geglitten und auf die Erde gefallen. Der Sargdeckel ist aufgesprungen und die Leiche ist draußen gelegen, am helllichten Tag. Und die Verwandten sind ganz starr gewesen vor Schreck. Und die Witwe hat laut geschrien, wie am Spieß. Und dann sind die Sargträger und der Pfarrer gesprungen und haben die Leiche wieder in den Sarg gelegt. Und die Beerdigung konnte weitergehen, wie sie ursprünglich gehen sollte. Tja. Ich habe auch jemanden gesehen, liebe Eva. Und zwar eine Gärtnerin, die bei dieser Kälte Zweige von einem auf der Erde breit wachsenden Gestrüpp abschnitt. Ich sprach sie an. Ich sagte zu der Gärtnerin, ich habe sie doch vor etwa 3 Monaten in einem Privatgarten Rasen mähen sehen. Sie stritt es ab. Also, lügt sie oder ist dumm? Auch junge Menschen sind vergesslich, Rita. Nicht nur alte. Ach, lass mich bitte in Ruhe mit deinen Anspielungen. Wenn ich einmal etwas vergesse, dann hakst du auf diesem Thema herum wie ein Huhn auf einen Wurm. Ich finde das nicht schön von dir. Ich habe die Gärtnerin noch gefragt, ob sie friert. Sie sagte nein. Na und? Wieder gelogen. Wie kann sie bei dieser Kälte nicht frieren? Ich weiß nicht, ob ich die Zierfische noch länger behalten kann. Ich denke, die hast du längst abgeschafft. Es ist eine Erinnerung an Horst. Aber das ganze Aquarium ist total grün. Ich glaube, das heißt Algen. Schütze doch ins Klo. Niemals. Tut dir was weh? Krämpfe. Nerven sind das. Wenn es einem schlecht geht, bekommt man Krämpfe in die Beine. Wieso geht es dir schlecht? Weil ich einen Grund brauche, um diese blöden Krämpfe zu begründen, meine beste Eva. Und wenn ich ein Krankheitsbild habe, kann ich es bekämpfen. Ich muss nur noch herausfinden, was mich stört. Was mein Unwohlsein im geistigen Sinne eigentlich ist. Und wenn ich es nicht finde, habe ich eben Pech gehabt. Ich möchte heute nichts von Krankheiten hören. Meinst du ich? Ich bestimmt nicht. Psst. Da kommt ein Mann. Das ist ja der betrunkene Pfarrer. Hallo. Hallo, meine Damen. So fleißig. Guten Tag. Wie geht's denn so? Guten Tag. Tag, Herr Pfarrer. Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag. Guten Tag. Ja, die Toten sind tot, aber sie leben nicht. Das heißt, wir hoffen es, wir glauben es. Darauf beruht unsere ganze Kultur, darauf beruht alles, ihr auch. Ich auch, alles beruht auf der Auferstehung, in die Auferstehung. Die Auferstehung ist das ewige Leben, ewiges schöne Leben. Es ist kalt heute. Ich habe mich etwas aufgewärmt. Von Ihnen möchtet ihr auch? Nein, danke. Wir trinken gleich Kaffee. Kaffee? Meine Frau sitzt beim Kaffee. Hausfrauenstricktag ist heute. Bastelstunde. Basteln mit dem lieben Gott. Sterne ist ja auch bald Weihnachten. Wie jedes Jahr. Wusstet ihr das? Herr Pfarrer, Sie sollten nichts mehr trinken und nach Hause gehen. Bestimmt sucht man Sie schon in der Kirche. Mich sucht man in der Kirche? Ich suche in der Kirche euch. Jeden Sonntag suche ich euch. Wo seid ihr eigentlich? Du, wie heißt du? Rita. Frau Rita Zamm. Frau Rita Zamm. Toller Name. Tolle Frau. Wo war ich singen, bitte? Ich finde es unerhört, Herr Pfarrer, dass Sie so betrunken auf dem Friedhof sind. Ihr Hemd guckt aus der Hose, Sie haben ein aufgeblähtes rotes Gesicht. Ja, ja. Ihre Augen sind klein und geschwollen und Sie reden wie ein Straßenfeger. Es ist unter der Würde eines Geistlichen, sich so zu verhalten. Ach. Wenn Sie nicht mehr laufen können, bin ich bereit, Sie nach Hause zu begleiten und Ihrer Gattin ein paar aufklärende Worte zu sagen. Nein. Möchten Sie, dass ich und meine Freundin Sie nach Hause begleiten? Nein, nein, ich möchte, bitte. Gehen Sie weg? Ich möchte nur einmal... Besoffenem Schwein, fassen Sie mich nicht an! Hilfe, Hilfe! Er hat sich doch nur an dir festgehalten. Upsas. Pfui! Pfui. Liegt auf dem Friedhof im Dreck, suhlt sich wie ein Schwein als Pfarrer. Ich kann es nicht ziehen, fass mit an, Rita. Wir müssen ihn hochziehen. Weihnachten, ja doch, Weihnachten sind die Küche. Oh, oh, der Kerl ist schwer. Aber sonst sind sie leer. Es ergibt Frust. Darum trinke ich. Hoch, sag ich. Lass mich hier, bitte, du lass mich hier liegen hoch. Und schlafen. Wieso kommst du lass nicht mich hoch? Hier liegen. Das soll hoch sein? Will ich mal schlafen. Der Kerl macht sich steif wie ein Brett. So, stehen bleiben. Ich bleibe hier. Wo ist das Pfarrhaus? Ich bleibe hier, setz mich auf die Bank. Lass mich doch in Ruhe. Seid ihr überhaupt Tanten von der Bastelstunde, oder? Also, seid ihr von der Wandergruppe? Wandergruppe, hä? Wir machen die Gräber unserer Männer sauber. In ein paar Tagen ist Totensonntag. Ja, weiß ich. Der Posaunenchor ist schon bestellt und ich werde ein paar predigen. Ich werde nach der Predigt... Oh Gott, nach der Predigt ist mein Dienst noch nicht zu Ende. Ich werde Besuche machen. Seelsorger, versteht ihr? Einsame, kranke, sterbende. Der Pfarrer soll kommen und ich komme... Rita, ob wir seine Frau holen? Herr Pfarrer, mögen Sie Fische? Was? Fisch. Ob wir gehen und ihn einfach hier sitzen lassen? Schließlich haben wir ja eigentlich nichts mit ihm zu tun. Wir haben mit ihm zu tun, Rita. Wir sind Christen. In Rom entstand das Christentum. Im Mittelalter hat es sich gespalten. Aber gerade jetzt, wo wir kurz vor der Jahrtausendwende stehen und diese Zeitrechnung hat etwas mit dem Christentum zu tun, denn ohne das Christentum gäbe es diese Zahl 2000 überhaupt nicht. Was? Natürlich, es kommt alles von Rom. Die Namen, die Zeit, die Pfarrer, wir eigentlich auch. Wenn unsere Eltern, Wenn unsere Eltern aus Liebe zum Dasein, verstehst du, ins Bett gegangen sind. Affen waren wir früher. Und die haben sich irgendwie ausgebreitet, ja? Haben andere Tiere gefressen. Im Grunde sind wir immer noch Affen, du auch. Du bezichtigst mich am Grab meines Mannes, ein Affe zu sein? Dein Mann war vielleicht ein Affe, der sah aus wie ein Affe und ging wie ein Affe und aß wie ein Affe. Im Bett war er vielleicht auch ein Affe, aber das musst ja du wissen. Das ist infernalisch, Eva. Das ist der blanke Neid von dir. Dein Mann, er war ein kleiner, dummer Handelsvertreter, ein Quatschkopf, ein Fantast, ein Irrer. Halt, Mann! Ich warne dich, liebe Rita, halt dir jetzt ein. Ich habe eine Harke in der Hand. So eine bist du demnach. Willst mich schlagen, du Teufelin? Pfui. Ja, ja. Spuck aus. Spuck dein ganzes Gift aus. Sonst erstickst du daran, an deinem ganzen Gift, was in dir steckt, das sich angesammelt hat über deine ganzen Jahre. Oh, dein armer Mann. Was musste er mitmachen mit einer Hexe? Mein Mann mit mir. Du meinst wohl dein Mann mit dir? Der war ja froh, so oft außer Haus zu sein beruflich. Er liebte seinen Beruf. Warum wohl? Damit er die Schlampe nicht Tag für Tag sah. Hexe. Lateinisch. Das Hexe. Neue Testament, das Alte Hexe. Testament, zum Beispiel die Hexe. Bibel. Wer hat sie? Eine Hexe. Omas. Nur spinnende Omas. Legen Sie sich hin, Herr Pfarrer. Ihr Zustand ist sehr ernst. Müssen Sie kotzen? Oh, köstlich. Ob das besoffene Ferkel brechen muss? Mein Gott, wenn mein Mann voll war, hat er auch gebrochen. Aber nicht auf dem Friedhof. Wo ist mein Bier? Sie bekommen nichts mehr. Sie sind blamiert, Herr Pfarrer. Sie haben es hier oben. Eva, auch einen betrunkenen Pfarrer beleidigt man nicht. Ein Pfarrer ist ein angesehener Beruf. Ecke. Ein betrunkener Pfarrer wird auch mal wieder nüchtern. Ecke, Bier. Naja, da scheinen ja tolle Zustände zu herrschen. Wenn im Pfarrerhaushalt die Konfirmanden sind, dann wird christlich geredet und am Feierabend wird getrunken und am Fernseher zur Unterhaltung. Tja, also. Ecke, Taxi, bitte. Hey, Herr Pfarrer. Können Sie gehen? Ja, ja, ja, natürlich, ich kann gehen. Oh, hoppla. Jetzt fällt er auf mein frisch fertig gemachtes Grab meines Mannes. Das ist Totenbeleidigung. Herr Pfarrer, Heiligung. Ich bin außer mir. Mir bleibt jetzt aber auch alles stehen. Ich trete aus der Kirche auf. Runter von dem Grab meines Mannes. Runter, sofort. Sofort. Entschuldigung. Eine Entschuldigung ist unangebracht, lieber. Sie haben Ihren Berufsstand ganz schlecht dargestellt. Ich gehe jetzt nach Hause. Sollen wir Ihnen helfen? Wir stützen Sie. Ist das nicht besser? Ja, vielleicht. Da wird sich Ihre Frau freuen, wenn sie uns so kommen sieht. Oh, woher trinke ich besser? Noch einen? Nichts da. Wir gehen jetzt brav nach Hause. Ganz brav. Horst? Ja. Was ist, Fritz? Was war los da oben? Ich habe nichts verstanden. Aber es scheint wieder die Zeit zu sein, wo sie alle Gräber sauber machen. Dauernd bebt die Erde. Und das ist eine gewaltige Unruhe auf dem Friedhof. Ja, dann kommt bald der Winter. Die Erde friert zu und es wird kalt. Oh. Ach, ich friere jetzt schon. Was hast du an? Mein Totenhemd. Sonst nichts. Und du? Dasselbe. Immer dasselbe. Ich langweile mich. Mir geht's genauso. Hast du etwas gesagt, Horst? Nö. Wenn dieser Sarg nicht wäre und die Erde drauf, man könnte hier raus. Hör mal, wir sind doch tot. Es ist insofern logisch, dass wir hier liegen und nicht einfach draußen rumlaufen können. Dann kommt bald der Winter. Dauerte der nicht immer so 2 Monate? Im Winter zieht man sich einen Mantel an und Handschuhe. Und warme Strümpfe um den Hals wickelt man sich einen Schal. Ein Schal? Oh, ich besitze dergleichen überhaupt nicht mehr. Ich habe nur dieses Totenhemd. Ich weiß. Du, und wenn wir im Sommer... Fritz, wir können auch im Sommer nicht raus. Wir sind ja keine Maulwürfe. Eine Scheißnadel. Die piekt mich, seit ich hier liege. Ja, im Hemd steckt eine Nadel und die ist bestimmt aus Solingen. Die sticht mich seit Jahren in den Rücken und ich komme nicht dran. Wenn du sie mir doch rausziehen könntest. Ich kann dir nicht helfen, Fritz. Oh, habe ich mir gedacht. Hörst du? Da. Schritte. Das hören wir seit Jahren, diese Schritte. Und es ist ein Mensch, aber wer genau? Was ist das für ein Mensch? Es ist nicht immer der gleiche, immer ein anderer. Es ist ein Lebendiger. Ja, natürlich ein Lebendiger. Ein Toter wird ja wohl kaum auch auf der Erde herumspazieren. Wenn ein Toter auf der Erde rumläuft, so ist es eigentlich ein Lebendiger. Gesundheit. Danke. Sterben können wir ja nicht mehr. Darum kannst du haben, was du willst. Tot sind wir ja schon. Darüber kann ich überhaupt nicht lachen, Horst. Du, Fritz, es kommt immer aufs Selbe heraus. Wir sind sozusagen nichts mehr. Wir sind nichts. Aber wir haben gelebt. Darauf kommt es an. Wir waren etwas. Wir waren lebend. Waren, ja. Früher. Aber das ist lange her und kommt nie zurück. Wenn ich mich doch mal drehen könnte, diese verfluchte Kiste. Könnt die denn keine größeren Särge bauen? Und er hält dicht. Er verfault nicht. Eiche? Meiner auch. Weißt du, am meisten stört mich diese ewige Dunkelheit, diese Schwärze, diese immerwährende Nacht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie Licht aussieht. Farben. Habe ich alles vergessen. Grün war der Himmel. Zartgrün. Und die Wiesen blau. Und die Menschen waren braun oder schwarz. Nein. Farblos, glaube ich. Oh, egal. Ich hatte Zierfische. Habe ich dir das schon erzählt? Zierfische? Was ist das? Zierfische? Zierfische sind... Also... Also, wir haben den betrunkenen Pfarrer heimgebracht und sein eigener Hund hat ihn nicht erkannt und die Frau des Pfarrers hat hysterisch rumgeheult und die Handarbeitsgruppe nach Hause geschickt und der betrunkene Pfarrer hat einen Revolver aus seiner Bücherei geholt und nach seiner Frau geschossen. Aber er hat nicht getroffen, weil die Frau Pfarrer schnell die eiserne Kellertür zugeschmissen hat und sich im Keller versteckt hat. Dann ist der Pfarrer Gott sei Dank auf dem Sofa eingeschlafen und der kleine Sohn des Pfarrers ist gekommen und der kleine Sohn hat gesagt, dass er diese Situation schon oft erlebt hat und hat uns mit Dank entlassen. Meinst du, dieser Säufer ist in der Gemeinde noch zu halten? Ja. Ich habe da meine Zweifel. Soll er doch in Ruhestand gehen oder woanders hingehen? Aber steht nicht irgendwo, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen? Damit meine ich nicht dich oder mich. Ich meine allgemein. Jeder hat ja irgendwie seine Not mit dem. Na, du weißt schon. Hast du das gehört, Rita? Was? Das Klopfen. Ach, du bist ja schwerhörig. Aha, es klopft. Jetzt habe ich es auch gehört. Ja und? Weiter? Ordne es bitte ein. Sage mir, wo es herkommt. Ich habe keine Ahnung. Aha, scheint aufgehört zu haben. Ja, wer klopft denn da? Als wenn es aus der Erde käme. Aus der Erde? Wer soll denn aus der Erde klopfen? Na, wenn es ein Erdbeben ist, ein leichtes. Oh, jetzt weiß ich, was da klopft. Ein Maulwurf. Der kann nicht aus der Erde raus, weil die Erde schon leicht gefroren ist, weil es nachts schon kalt ist. Ja. Nun hat's aufgehört. Entschuldige, Eva, bei mir ist Telefon. Du hast ein tragbares Telefon? Ja, bist du. Ja? Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? So melden Sie sich doch. Hallo? Ende. War keiner dran. Sagt nichts. Es wird ja wohl kein Toter dran gewesen sein. Du läufst mit so einem Ding herum, wie wenn du 20 bist. Rita! Rita! Rita! Ich habe es mir gekauft, Eva, für meinen Arzt. Für den ärztlichen Rettungsnotdienst, wenn ich mal einen Unfall habe oder einen Herzanfall. Ich habe es mir nicht gekauft, damit ich angerufen werde. Aber du wirst angerufen, Rita. Von wem auch immer. Es passiert doch. Ich war doch dabei. Es war ein Fehlanruf. Genügt dir das? Vielleicht kenne ich dich nicht wirklich, Rita. Ich wusste vor 5 Minuten nicht, dass du ein tragbares Telefon mit dir rumschleppst. Mein Bild von dir hat sich nun etwas geändert. Durch eine Kleinigkeit, aber eine ärgerliche Kleinigkeit. Ein tragbares Telefon passt nicht zu einer älteren Dame. Es sieht nicht aus... Es ist wegen einem Notfall. Ich wiederhole es, Eva. Das kann 20 Jahre mehr Leben bedeuten. Kannst du einfach so 20 Jahre Leben verschenken? Schon wieder? Ja, hier. Rita Zamm. Was haben diese Städte gemeinsam? Sie sind katholisch, nicht evangelisch. Warum nicht evangelisch? Es ist der Pfarrer. Es gibt keinen... Er redet irre. Nein, nicht ein. Trotzdem sind Münster, Paderborn, Mainz... Falsch verbunden. Katholisch. Gehen Sie ins Bett. Normal, katholisch. Herr Pfarrer? Warum ist das so? Warum? Rita, bitte sagen Sie mir das. Hallo? Wer war das? Rita, bitte reden Sie mir. Der Pfarrer? Und was wollte er? Hallo. Irgendein Quatsch. Hallo. Woher hat er meine Nummer? Ja. Der muss in meiner Handtasche gewesen sein vorhin. Möglich, er war ja nicht nüchtern. Er wusste nicht, wo er war. Oh, es dreht sich alles. Die Bäume, die Wolken. Und so viel Aufregung heute. Und ich wollte nur das Grab meines Mannes sauber machen. Och, ich falle. Jetzt falle ich. Steh mir bei. Eva. Eva. Oh. Bleib liegen. Beine hoch. Beine hoch, damit das Blut wieder in deinen Kopf kommt. Blut ist der Transporteur des Sauerstoffes und Sauerstoff muss im Gehirn sein, immer. Wenn sich ein Mensch aufhängt, bedeutet das, er bekommt kein Sauerstoff mehr, kein Blut. Das Hirn stirbt ab, erst wird er bewusstlos, dann tritt der Tod ein. Was ist? Besser? Oh, etwas. Nimm dir den Pfarrer vor, wenn er nüchtern ist. Sage ihm, dass du umgekippt bist auf dem Friedhof wegen seinem blöden Anruf und der Aufregung davor. Schicke ihm eine Rechnung, Körperverletzung, Belästigung. Was ist? Besser? Ich möchte etwas liegen und überhaupt eine Weile nichts mehr sagen. Gut, dann sagen wir eine Weile nichts. Fritz. Jetzt hast du mich geweckt, Horst. Ich war endlich einmal eingeschlafen. Ich wollte zur Ruhe kommen. Ja, toll geklopft, was? Und dann habe ich angerufen und der Mensch dort oben hat Hallo gesagt. Wer ist da? Du hast geistig angerufen. Ohne Telefon. Nur einfach so. Das können nur Tote. Ach, sei still. Doch, mir ist Erde in den Mund gefallen. Ach, halt die Klappe. Seit 4 Jahren rieselt der Erde in den Mund. Ist langweilig. Erzähl lieber mal einen Witz. Mir sind alle Witze entfallen. Wieso bringen die Menschen eigentlich Blumen zu uns? Warum nicht mal was anderes? Schuhe oder Hüte oder Autos? Etwas zu lesen? Ja, Unsinn. Damit können wir ja doch nichts anfangen. Blumen sind nett. Sie riechen. Sie färben die Gräber. Es sind Blickpunkte. Sie sind sehr schön. Ich sagte doch bereits, ich habe vergessen, was Farben sind. Oder Weiber. Du meinst Frauen. Hatten die nicht? Ich meine, da war doch etwas anderes als beim Mann. Ja, so. Bus. Bus? Nee, es ist oben. Es war oben. Buse. Buse? Ja. Busel. Glaube ich. Oder Busa. Ja. Frauen haben einen Busa. Ja, aber es war ja noch etwas mehr. Wie hieß das noch? Ja, da gab es mehrere Ausdrücke für. Umgangssprachlich. Vanille. Vanille. Und Moor. Moor? Nee, das glaube ich nicht. Doch, Moor, Fritz. Es heißt Moor. Es war schwarz. Moor. Wie schwarz? Oder war es grün? Ah, oh, so lange her. Und unsere Erinnerungen verblassen, Horst. Bis wir nur noch A sagen und kurz vor unserem Erdenende atmen und dann fin. Das haben wir oben auch gedacht. Finis, will ja. Und nun liegen wir hier und warten. Ja. Warten und warten und vertreiben uns das Warten mit Warten und Reden. Und wenn das Ende, wie wir uns das vorstellen, nie kommt, niemals kommt, weil es keins gibt. Dann kann mich das Ende, das es nicht gibt, mal am Arsch lecken. Still. Da oben wird wieder geredet. Lass mich, ich kann alleine stehen. Wirklich? Du wackelst wie eine Kegel. Vielleicht war mein Kreislauf unterbrochen. Oder das Magnetfeld auf einem Friedhof wird von den Toten unterbrochen. Was? Zu komisch. Es ist ja so, liebe Rita, wenn man so etwas erlebt wie heute, sind auch die Toten relativiert. Man beschäftigt sich weniger mit ihnen, weil man mit dem wirklichen Leben genug zu tun hat. Du hast da Blätter an deinem Hintern. Bleib mal stehen. Ach, nee. Mein Fritz, ja, der schwebt zwischen Himmel und Hölle, das weiß ich. Er war so ein Mittelding, so ein Fuchs, weißt du? Kein Wolf, kein Lamm. Er war aber kein Fuchs im Sinne, dass er pfiffig war, nein. Ein Fuchs im Sinne, dass er rumlief und Aufträge suchte. Weil er ein Handelsvertreter war, ich weiß. Es ist besser, er ist tot. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, was für eine Rente ich bekomme. Aber Rita, erzähl das bloß niemandem. Mm. Ich sage eben, was ich denke. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Du doch auch, oder? Mm. Sag doch, sprich dich aus, liebe Rita. Ja. Horst, na ja. Er hat doch getrunken. Er war doch manchmal verrückt. Nie wieder Pfarrer. Nie. Er war kein Pfarrer. Er war Sachbearbeiter. Durfte er nicht nur so viele Topfpflanzen und Bilder in seinem Büro haben, wie es der Büroleiter erlaubte? Ach, das ist so lange vorbei. Ich möchte davon nicht mehr reden. Hier kommt ein kalter Wind. Eiskalt. Aus Russland kommen diese Winde. Sie werden dort losgelassen und rasen bis hierher und wir frieren. Das ist unheimlich. Das ist glänzend gemacht, ne? Ich glaube, wir gehen. Wir sind fertig mit den Gräbern. Was hält uns hier noch fest? Sollen wir gehen? Warte, noch die Hake sauber machen. Du hast wirklich sogar auf dem Friedhof einen Putzfimmel. Ich habe keinen Putzfimmel, Eva. Ich bin ausschließlich sauber. Ist gut. Wir kennen uns Jahrzehnte. Obwohl wir nicht miteinander verwandt sind, kennen wir uns wie Verwandte. Etwa so. Und ich bin ja froh, dass wir Freundinnen sind. Aber es ist gemein von dir zu sagen, ich hätte einen Putzfimmel. Man kann dir seit einiger Zeit nichts mehr sagen, Rita. Immer brauchst du auf. Du musst ruhiger werden, stiller, leiser. So wie mein Mann, mein Fritz. Der sagt nichts mehr. Aber er ist trotzdem immer noch mein Mann. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ich bin sehr traurig, Rita. Dein Benehmen befremdet mich etwas. Bist du fertig mit deiner Harke? Dann komm. Guck mal, da gehen zwei Männer. Ja und, warum sollen da nicht zwei Männer gehen? Der eine sah von hinten genauso aus wie Horst. Die sehen sich alle ähnlich. Es gibt ja lange dünne Männer und untersetzte und so weiter. Er sah genau aus wie Horst. Auch der Kopf, auch die Haare. Es gibt ja Doppelgänger. Berühmte haben oft Doppelgänger. Weniger Berühmte nicht. Versager haben meistens überhaupt keine Doppelgänger. So, jetzt verlassen wir den Gottesacker. Drück die Ampel, Rita. Wir müssen warten, bis Grün kommt. Wir haben gewartet. Die Autos standen genau am Strich, wie Rennläufer. Und sie sind sofort losgedonnert, als die Ampel auf Grün sprang. Ein Auto hatte einen besonders starken Motor und ist losgeschossen, gerade vor ein anderes Auto davor. Durch den Zusammenprall sind die Türen aufgesprungen und aus den zwei Autos 6 Menschen gefallen. Und die Menschen sind schwer verletzt gewesen und 2 tot. Da hat ein Zuschauer die Polizei und die Rettung angerufen und die sind auch bald darauf gekommen, um zu helfen. Tja. Was ist los? Ja, was wollt ihr? Ja, was wollen wir? Schuhe. Wir haben keine Schuhe. Schuhe. Schuhe. Ja, dann kommt doch rein, wenn ihr Schuhe braucht. Komm rein. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen erkältet bin. Schuhe? Meine Gattin ist einkaufen, ne? Kein Bier holt sie mir. Ich habe keine Lust zu gehen. Betet ihr manchmal, ja? Ja, manchmal. Gut, gut, setzt euch. Ihr seid schmutzig. Wascht ihr euch nicht? Was haben wir da für komische Hemden an? Ja, ja, wir kommen aus der Erde, Herr Pfarrer. Wir waren eingesperrt. Aber dann plötzlich waren wir frei. Einfach ohne, dass eine Gewalt gekommen wäre. Es war, als wenn wir keine Wände mehr kennen. Verstehen Sie? Nee. Wenn ihr bescheuert seid, bekommt ihr eine Schuhe, ja? Keine. Schuhe? Also ihr seid irgendwo rausgeschmissen worden, ja? Oder ausgebrochen. Nein, ja. Wir brauchen Schuhe. Schuhe? Seid ihr plemplem? Ja, es ist nicht so schlimm. Auch ein Pfarrer. Auch ein Pfarrer lässt sich nicht gerne belügen. Also raus mit der Sprache, ihr könnt abzischen. Sowieso solche Kopfschmerzen. Verdammte Scheiße, es ist überhaupt kein Aspirin mehr im Haus. Pfarrer, wir sind doch Tote. Wie? Tote? Tote. Moment, ich bin zwar ein bisschen erkältet, ja, aber warum sagt ihr das? Seid ihr von der Sekte, ja? Kommt, zischt ab. Oder? Wir sind alle tot. Sie auch, Herr Pfarrer. Und im Totenreich gibt es auch Tote und lebendige Tote. Wir möchten nur Schuhe, Herr Pfarrer. Hä? Nur Schuhe. Schuhe? Ja. Schuhe. Nein. Das sind sie. Diese weißen Mäuse. Nein, Schuhe. Schuhe. Oh Gott, aber viel größer. Viel menschenähnlicher. Au! Schuhe, Herr Pfarrer. Martina! Hilfe, Martina! Wir sind keine weißen Mäuse, Herr Pfarrer. Wir sind Horst und Fritz. Wirklich unglaublich. Du hast recht, Horst. Sie haben uns doch beerdigt. Ich komme mir vor wie bei Beckett. Sie haben bestimmt bei uns im Grab gesprochen. Diese Menschen, weißt du. Und jetzt rennen sie weg. Die in einer Tonne stecken und nur noch atmen. So komme ich mir vor. Unglaublich. Ich habe mal in Trier so eine Theatervorstellung gesehen. Ich war ja Handelsvertreter, weißt du. Lügen kenne ich nicht. Ich kam viel rum. Es gibt ja auch ein Stück über einen Handlungsreisenden. Das habe ich in Lünen gesehen. So, was machen wir jetzt, Fritz? Uns will bestimmt keiner mehr haben, ob mit oder ohne Schuhe, ob mit oder ohne Gequatsch. Ich habe Hunger, Horst. Obwohl ich tot bin, nagt etwas in mir. Wir brauchen noch etwas zu essen. Du, sieh doch mal beim Facher im Kühlschrank nach. Moment. Na? Nichts. Leer. Pfarrer sind arme Schweine. Komm, Horst, wir gehen woanders hin, wo mehr Geld ist. Das Bild, das die Allgemeinheit von den Pfarrern hat, stimmt nicht. Ach, wir brauchen Schuhe. Sie sind rastlos, die Pfarrer. Rennen vom Gottesdienst zur Sparkasse und finden auf ihrem Konto doch immer nur miese... Schuhe brauchen wir. Ja, Schuhe. Sie streifen als Bettler durchs Land und kommen nur, wenn es unbedingt notwendig ist, zurück, um eine Taufe zum Wohle des Kindes zu veranstalten. Ohne Schuhe kommen wir nicht weiter. Pfarrer sitzen an der Quelle des höchsten und wunderbarsten Wissens überhaupt, der Heiligen Schrift. Warum gibt es... Aber wie wird es Ihnen gedankt? Der gibt uns keine Schuhe. Es ist eine Schande, wie mit Pfarrern umgegangen wird. Steuermäßig. Schuhe. Ich kenne einen Pfarrer von früher, der hatte keinen Magen mehr. Nicht, dass er krank war oder so, nein. Der Magen des Pfarrers war eingeschrumpft, weil er nichts zu essen bekam. Ohne Schuhe geht es. Der Pfarrer braucht keinen Magen. Hatte nichts zu essen. Ach, Unsinn, sowas gibt es nicht. Du musst dich irren. Ein Organ, das nicht benutzt wird, egal was für ein Organ, wird klein und verschwindet im Laufe der Zeit. Das ist wahr? Schau uns an, Fritz. Wir sind leer. Was? Und bestehen nur noch aus einer geistigen Hülle. Wir sind im Grunde Gespenst. Ja, und warum habe ich dann Hunger, du seltsamer Lehrer, du? Phantomhunger, Fritz, wie Phantomschmerz. Ach, lass uns gehen, lass uns rennen und laufen, spielen wie die Kinder. In einem Meer von Laufmühlen oder ein Loch in die Erde graben und einen Schatz suchen. Ohne Schuhe, ja? Ohne Schuhe suche ich keinen Schatz, Horst. Und wenn wir unsere Frauen... Frauen? Ja, hieß das nicht Frauen? Suchen, wenn wir die suchen? Frauen? Ja, wie hieß meine noch? Wie deine hieß? Ich glaube, die hieß Bera oder Gera. Peter. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab das meiste vergessen. Oh. Rita, was ist denn? Schon wieder ein Schwächeanfall? Oh. Hör mir zu, Rita, gib mir dein Telefon. Sag, wie es geht. Ich rufe einen Arzt an. Rita? Oh. Rita? Oh, ich sterbe. Was? Wieso stirbst du? Weil man stirbt ja irgendwann und ich sterbe eben jetzt. Wir sind doch auf einem doofen Parkplatz. Wir waren eben auf dem Friedhof. Aber da ging es nicht um uns. Es ging um Grabpflege, um eine gesellschaftliche Sache. Du verdrehst ja deine Augen. Oh, ich hab doch gesagt, ich sterbe. Da nützt auch kein Telefon. Da nützt nichts, gar nichts. Doch. Leben, kämpfen, was ist nun? Ich möchte bei meinem Horst begraben werden. Genau daneben. Scheiß Handy. Hallo, einen Arzt. Meine Freundin ist hier am Boden. Mistding. Genau wie die modernen Radios. 100 Knöpfe, aber einen Sender findet man nicht. Wo sind Sie? Brauchen Sie eine letzte Ölung? Ein Gebet? Ein Arzt, schnell. Pfarrer, wer sind Sie? Auferstehung. Ich habe Tote. Ja, kommen Sie. Tote. Wir befinden uns auf einem Parkplatz, der muss zum Friedhof gehören. Ein extra angelegter Friedhofsparkplatz. Ende. Oh. Auf Wiedersehen, Eva. Oh. Nein, nein, ich werde so schnell damit nicht fertig, Rita. Das ist absurd, dass du nach allem, was wir erlebt, was wir gesprochen haben, jetzt stirbst. Rita, Rita, nein. Sie ist tot. Sie ist ja tot. Es war eine wunderschöne Beerdigung. Ja, sehr schön. Die Sargträger haben ihr Bier auch verdient, was? Es ist stark, sehr stark. Wir Toten nehmen es mit jedem auf. Gibt es unter uns Lebende? Ich bitte Sie, wenn das ein Scherz sein soll, ist er sehr, sehr unangebracht. Ich war mit Fritz bei Ihnen. Er liegt aber wieder in seinem Sarg. Die Winterzeit. Hervor. Hören Sie doch aber auf. Wollten Sie nicht Schuhe haben? Schuhe? Ich möchte mich auch an dem Gespräch beteiligen. Entschuldigen Sie. Das Gespräch läuft an mir ja vorbei. Wir sprachen davon. Ich es vergesse. Sie sind Eva. Meine Frau war Rita, oder? Das ist die Tote, die heute beerdigt wurde. Neben mir. Bitte? Sind Sie verrückt? Ja. Ein Verrückter hat sich unter die Beerdigungsgesellschaft gemischt. Und wenn er tausendmal Sargträger war, hinaus mit ihm, ja? Ich hab doch hier das Hausrecht, oder? Okay, ich lege mich wieder in meinen Sarg. Raus! Irrer! Verdammter Irrer! Raus hier! Ist ja unglaublich. Sowas ist nur betrunken zu ertragen. Schrecklich! Was für Menschen es gibt! Oh! Ich sterbe! Sie sterben, wieso sterben Weiß Sie Weiß ich jetzt? Doch nicht, aber... Ich spüre es hier. Mein Herz. Oh, Massage. Auf. Herzmassage. Hinlegen. Jetzt. Ja, hinlegen. Ruf doch mal einen Arzt. Ich möchte aber noch nicht sterben. Hoffentlich bleibe ich heute leben. Ich habe keine Lust zu sterben. Pump, pump. Ich will nicht pump, sterben. Pump, pump, pump. Das ist eine Rettungsherzmassage. Pump, pump. Wie geht es Ihnen? Pump, pump. Pum, pum. Ich spüre es. Sie müssen sich entscheiden. Entscheiden Sie sich für das Leben. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Das Leben. Das Leben. Leben. Leben. Wir haben nur ein Leben. Werfen Sie es nicht fort. Bleiben Sie leben. Es ist Ihr Leben. Leben Sie es. Leben Sie Ihr Leben. Na los. Los. Blöde Kuh. Rita, hörst du mich? Huhu. Ja. Ich höre dich, Eva. Wo sind unsere Männer? Tot. Tot wie wir. Tot? Tod ist einsam. Es ist wie schlafen und nicht mehr aufwachen. Man erschießt sich, vergiftet sich, hängt sich auf. Aber wir waren zusammen, Rita. Ertränkt sich. Wir saßen zum Beispiel in der Eisdiele zusammen. Springt irgendwo runter. Haben keine weltbewegenden Dinge geredet. Frisst Tabletten. Aber wir waren oft zusammen, Rita. Säuft. Wir waren in einem Kegelclub. Spott, Rausch, Gift. Jeden Freitag haben wir gekegelt und... Wird verrückt. Viel, viel Unterhaltung gehabt. Und kann nicht mehr schlafen. Und liegt schließlich in einem Krankenhaus. Und dann der Stein, Rita. Altersheim. Er war doch weg. Irrenhaus. Zu Haus. Und Jesus ist lebendig gewesen. Und bekommt Man hat ihn gesehen. Am Ende ein Grab auf dem Friedhof. Und er ist hoch wie eine Taube in den Blumen Himmel. Geschmückt, mit Geburts- und Todesjahr versehen. Lebend. In einen Stein gemeißelt. Und sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Aus. Rita, und wir, eines Tages werden wir auch dort sein. Als Engel, Rita. Glaube ich nicht. Doch, als Engel. Und so liegen wir in unseren Särgen und unterhalten uns. An dem Gespräch nehmen jetzt auch unsere Männer teil, Fritz und Horst. Wir haben uns Telefon angeschafft und rufen jede Ecke vom Friedhof an. Der Pfarrer ist neuerdings auch tot. Er starb eine Stunde vor der Jahrtausendwende. Pech. Einige von uns haben kleine Fernseher angeschafft. In so einen Sarg passt ja nicht viel rein. Jeder hat seinen Sarg, sein Handy, sein Fernseher. Es läuft immer das gleiche Programm. Die Toten. Sind das wir oder Sie? Leben Sie noch? Melden Sie sich. Melden Sie sich lebend, heute, sofort, jetzt. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Das ewige schöne Leben. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Es sprachen Eva Irm Herrmann, Rita Christine Schorn, Fritz Otto Mellis, Horst Jürgen Holz, Pfarrer Boris Aljinovic. Ton Andreas Brämer und Katrin Witt. Regieassistenz Renate Maria Breitkopf. Regie Barbara Plensert. Dramaturgie Gabriele Bigott. Eine Produktion der Hörspielredaktionsgemeinschaft von SFB und ORB 1999.